damals sperrte ziemlich ein. In ein Trakt voller Irrer, Gebäude 7-1. Zum Frühstück gab es Tabletten, damit ich auch immer ruhig bleib. So wie auch zu dem Mittag, sie zwangen mich zu, ich fraß alles in mich dann hinein. Gegen mein Wille, so wie auch zum Abendbrot, sie zwangen mich. Doch dann kam dieser Tag, ja, ich konnte nicht befreien, ich begib mich auf ein totes Ritt. Ich kehre wieder mit meiner AK-47-76 voller Sturmgewehr. Unter Granaten, damit spreng ich mich durch die Tür, sie wie sie vor mir explodiert. Seh wie sie rennen, die Ärzte, sie müssen vor meinen Augen sterben. Schalte mein Sturmgewehr auf, ein Feuer durch ein Sucher, hab ich den ersten direkt im Visier. Schalte ihn aus, durch einen gezielten Schuss durch seinen Kopf. Schalte auf Dauer, Feuer in Amoklauf, ich bringe jeden im Distrakt um. Amoklauf in der Psychiatrie. Schalt auf Dauer, Feuermodus, jeden müssen wir umbringen. Gezielte Schüsse, die Feind, jeder bekommt die Kopfschusstherapie. Als Recht bekommen sie keinen Job, ja, wir kommen auf unseren Todesritt. Когда эта сука, костлявая, с ржавой косой, перережет горло вдруг нежданно, придет черным за тобой. И лишь тишина, тишина, по ту сторону под сырой простыней. Тебя ждут 2 метра под холодной мокрой землей. Добро пожаловать в мир боли, ты давай кричи на взрыв. Их отрезанные голени разбросаны, как после ДТП. Зарыт главврач возле двери. В этой тьме нет никаких надежд на то, что ты вернешься вновь к нормальной жизни. Ты погибнешь здесь, изнасилованный, жирный. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ты тут неспроста, тебя отправил сюда бывший. Молись Всевышнему, пока дышишь, сиди мышью. В сексе слишком, здесь не лишнее лицо цвета вишни. Ты хрипишь, страх, одышка. Твой красивый труп отправляется на дно этой голодной реки. Но прежде обесчестят по кругу старики. Запах крови, фекалий вперемешку со столовской кухни. Престарелые безумцы заставляли сосать немытый член и колохнюхать. Веселье только начинается, рай безумных игр. Все хорошее всегда кончается, запомни, сраный пидор. Твоя сука в заточении получила ножевой. Это посмертное лечение, психи играют с ее отрубленной башкой. Амоклов, индер Цюшахли. Шальтов дауа, фоямутус, ейден мюссен, вер умрын. Gezielte Schüsse, die Feind, jeder bekommt die Kopfschusstherapie. Als Recht bekommen sie keinen Job, ja, wir kommen auf unseren Todesritt. Когда эта сука, костлявая, с ржавой косой, перережет горло вдруг нежданно, придет черным за тобой. И лишь тишина, тишина, по ту сторону под сырой простыней. Тебя ждут 2 метра под холодной мокрой землей. Nicht mehr Herr meiner Sinne, nicht mehr Herr meiner selbst gefangen in der verdammten Klinik, abgeschottet von dieser Welt. Ich spiele eine Plan, dass ich mich räche. Irgendwann hab ich die Freiheit erlangt, bin ich bald schon wieder da. Mit Munitionsgürtel und bewaffnet mit AKS suche ich den Chefarzt, danach das ganze Personal. Jeder wird dort sterben, denn ich kenne keine Gnade. Zielgerichtet geh ich von Etage zu Etage, schieß auf alles, was sich bewegt. Keiner, der am Ende noch steht, der kaut und zählt. Bis nicht, bevor die Pappe dann hochgeht, die ich vorher so schön am Eingang platzierte. Jeder, der das Gebäude betritt, fliegt in die Luft, als diese detoniert. Amoklauf in der Psychiatrie. Schalt auf Dauer, Feuermodus, jeden müssen wir umbringen. Gezielte Schüsse, die Feind, jeder bekommt die Kopfschusstherapie. Als Recht bekommen sie keinen Job, ja, wir kommen auf unseren Todesritt. Когда эта сука, костлявая, с ржавой косой, перережет горло вдруг нежданно, придет черным за тобой. И лишь тишина, тишина, по ту сторону под сырой простыней. Тебя ждут 2 метра под холодной мокрой землей.